Kontext 21. Die Logik der Vernichtung, Moishe Poston über den Antisemitismus, zweiter Teil. Im ersten Teil dieser Sendung haben wir das Referat von Moishe Poston wiedergegeben, das er am 17. Juli in der Berliner Humboldt-Universität zu Nationalsozialismus und Antisemitismus gehalten hat. In der heutigen Sendung dokumentieren wir in leicht gekürzter Form die Diskussion, die sich an diesen Vortrag angeschlossen hat und in der Poston mit einigen jener Kritiken konfrontiert wurde, die in den letzten 10 Jahren in Bezug auf seine Argumentation entwickelt wurden. Zunächst wurden die Fragen am Podium von Barbara Fried und Gerhard Wolf von der Initiative Kritische Geschichtspolitik gestellt. Vortrag, dass du nicht der Frage nachgehst, warum der Nationalsozialismus und der moderne Antisemitismus ausgerechnet in Deutschland hegemonial geworden sind, sondern dass du zunächst der in gewisser Weise notwendigerweise vorausgehenden Frage dich zuwendest, was es eigentlich war, dass dort hegemonial geworden ist. Das heißt, du machst in gewisser Weise 2 Ebenen auf. Einerseits bewegt sich deine Analyse des modernen Antisemitismus auf einer Art systematischen Ebene, würde ich das jetzt mal nennen. Du beschreibst sie als ein in der historischen Epoche der bürgerlichen Gesellschaft verwurzeltes oder konkret in deren wahnförmiger Produktionsweise begründetes Phänomen. Die 2. Ebene, die du nur benennst, aber nicht weiter ausführst, wäre dann die der jeweiligen spezifisch historischen Bedingungen verschiedener Länder oder bestimmter Kontexte. Es gibt jetzt in der Diskussion um deinen Text oder um deinen Ansatz von verschiedenen Seiten die Kritik, dass dieses Herangehen unhistorisch sei, weil es den Antisemitismus lediglich als allgemeines Phänomen der bürgerlichen Gesellschaft begreift und nicht in seinen konkret historischen Bedingungen verortet und daraus zu entwickeln versucht. Ich nenne jetzt an der Stelle einfach mal exemplarisch Enderwitz. Der formuliert beispielsweise, also Ulrich Enderwitz, dass du darauf verzichtest, ich zitiere jetzt, die Phänomene als historische zu entwickeln, weil du, Zitat weiter, beim interessierenden Phänomen zwischen Wesensgehalt und historischen Bedingungen unterscheidest. Er schreibt weiter, bei geschichtlichen Erscheinungen das Was vom Warum abzulösen, den Gehalt vom Zweck zu abstrahieren, das Wesen von der Funktion getrennt aufzufassen, läuft darauf hinaus, die Erscheinungen um ihr gesellschaftliches Subjekt und ihre historische Orientierung zu bringen. Jetzt würden wir gerne wissen, was du zu diesem Vorwurf, zu dieser Kritik sagst, ob du die in gewisser Weise nachvollziehen kannst, beziehungsweise warum, davon gehen wir natürlich aus, du dein Vorgehen trotzdem legitim findest. Ich kann auf verschiedene Weise antworten. Aber zunächst, es gibt einen Grund, warum ich mit Hobsbawm angefangen habe. Ich meine, dass historische Arbeiten wie die von Hobsbawm zeigen, und es ist klarer und klarer geworden am Ende des 20. Jahrhunderts, dass man kann und soll, glaube ich, historisch zunächst von Epochen reden, nicht von einzelnen Ländern. Ja, ich habe gesagt, danke. Gut. Ich freue mich, dass ich so viele Zustimmung gefunden habe. Vor allem so schnell. Ich habe versucht zu argumentieren, dass der Antisemitismus, der in den Holocaust eingemündet hat, ist eine Epochenerscheinung, die von 1873 ungefähr bis 40er Jahren. Das ist ein Teil dieser Epoche kapitalistischer Entwicklung. Die erste Frage, um es dann weiter zu spezifizieren, wäre nicht, warum in Deutschland, weil, das ist nie, weil es ist nicht besonders in Deutschland, es ist warum nicht in Holland und England und warum in Frankreich, Deutschland, Russland und so weiter. Und deshalb, ich habe mich auf den Staat bezogen. Das ist einmal. Zweitens, was ich begründet habe in bürgerlicher Gesellschaft, ist die Bedingung der Möglichkeit, Kapitalismus als abstrakt zu verstehen. Zu Antisemitismus gibt es einen weiteren Schritt. Das heißt, es ist dann diese Abstraktheit zusammen mit Juden zu verstehen und zu, das heißt, die Juden zu verantwortlich zu machen für diese gesellschaftlichen Veränderungen. Für mich, dieser Gegensatz, die, mindestens wenn ich diese Kritik richtig verstanden habe, stellt eine abstrakte Gegensatz dar zwischen System und Geschichte, während ich versuche zu sagen, dass gerade diese Epochendenken zeigt, dass man muss Geschichte selber mehr systematisch begreifen. Weil, das heißt, wenn man nur von Agenten redet, dann gibt es keine bedeutsamvolle, sagt man, meaningful, sinnvolle geschichtliche Einteilung. Diese sogenannten Phasen, von liberaler Kapitalismus bis hin zu stadtzentrierter Kapitalismus, oder ab 1973, die Auflösung der stadtkapitalistischen Synthese, hängen nicht von einzelnen Ländern ab. Sie hängen nicht von der Politik von Helmut Schmidt oder Jimmy Carter ab. Die sind allgemeine Phänomene. Das heißt, es gibt empirische Phänomene, die nur systematisch erklären werden können. Und wenn man diese Systematik einfach abtun als Strukturalismus, dann irgendwie, es gibt eine sehr wichtige Ebene von geschichtlichem Verständnis, die ausgeklammert wird. Deshalb, ich akzeptiere diese Kritik nicht. Das ist einmal. Zu zweitens, wenn ich richtig gehört habe, am Ende ist die Rede gewesen von Zweck und Funktion. Ich habe versucht, gerade eine nicht-funktionalistische Erklärung zu geben. Das heißt, ich habe versucht, materialistisch einen Kulturbegriff zu entwickeln. Und man erklärt nicht für mich Bewegungen nur aus ihrer Funktion. Vielleicht kannst du ja trotzdem kurz skizzieren, inwiefern deine Theorie für weitere historische Spezifizierung oder Konkretisierung anschlussfähig ist. Also wie würdest du dir das denn vorstellen jetzt? Wie würdest du dir einen solchen Anschluss an die historischen Bedingungen in Deutschland vorstellen? Und vielleicht kannst du auch kurz irgendwie darlegen, wie eine solche Vermittlung der allgemeinen Bestimmung des modernen Antisemitismus als Ideologie mit den spezifischen historischen Bedingungen in Deutschland aussehen müsste. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das heißt, ich glaube nicht, dass es gibt nur eine Weise, in der man es vermitteln kann. Und verschiedene Sachen sind wohl bekannt. Zum Beispiel, man kann als Beispiel führen, dass der Antisemitismus in Frankreich 1890er Jahren war mindestens so stark wie in Deutschland. Mindestens. Die ersten antisemitischen Schlägertruppen erscheinen in Frankreich während der Dreyfus-Affäre. Jedoch ein großer Unterschied, und fast jeder Historiker darauf pocht, ist, dass in Frankreich gab es nicht nur die Anti-Dreyfusser, gab es auch die Dreyfusser, gab es Clemenceau, diese bürgerlichen Schichten, die gegen diese antisemitische, antirepublikanische Bewegung standen. Das gab in Deutschland nicht. Aber das ist wohl bekannt. Ich habe versucht, einmal zu klären, weil die Debatten über die deutsche Sonderweg, ich meine nicht, dass ich sehr viel dazu beizutragen habe. Es gibt viele, die darüber gearbeitet haben. Ich habe versucht, mein Ausgangspunkt ist, das Holocaust zu erklären. Und ich habe gemeint, dass insofern nicht einfach antijüdische Vorurteile oder die Maßnahmen wie in die 30er Jahren. Aber der Holocaust selber ist ein historisches Problem. Und daraus habe ich versucht, andere Aspekte von Nationalsozialismus zu beleuchten. Nur dann kann man die Frage stellen, wieso ist das dann so gewesen, mehr in Deutschland als in anderen Ländern. Aber man muss diese was wissen, was man versucht zu erklären. Kannst du vielleicht noch ein Wort zur, also das klingt ganz kurz an in deinem Text, ein Wort zu der Rolle des Staates sagen, also der Rolle des Staates zum Beispiel bei der Durchsetzung des Kapitalismus in Deutschland und auch zu der Rolle des Staates als Sachwalter, widersprüchliche Interessen und als letztliche Instanz, die den auch versucht hat, den Klassenkampf in diesem Land zu suspendieren. Es ist nicht, dass ich sehr viel dazu zu sagen habe. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass in der sogenannten alten kapitalistischen Länder, das heißt Holland und England, Antisemitismus, das heißt im Gegensatz zu antijüdischen Vorurteilen, Antisemitismus spielt keine wichtige Rolle. In Frankreich sehr wichtig, in Deutschland sehr wichtig, Österreich sehr wichtig, Russland sehr wichtig. Was alle diese Länder gemeinsam haben, ist, dass im 19. Jahrhundert des Kapitals ist durch den Staat viel mehr organisiert als in England oder Holland. Und ich wollte nur suggerieren, und mehr nicht, dass das ermöglicht viel mehr eine Denkform, dass was passierte, ist mysteriös. Weil man kann es nicht erklären, einfach durch Staatspolitik. Das heißt, es ist etwas hinter Staatspolitik und deshalb es erscheint einfach ungreifbar. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz was nachfragen jetzt zu dem Antisemitismus und dieser, also sozusagen dieser Zwei-Ebenen-Trennung Antisemitismus versus historische Spezifizierung. Weil man könnte ja auch argumentieren, dass eben der deutsche Antisemitismus sich auch als Antisemitismus von anderen Ländern, also von dem Antisemitismus anderer Länder unterscheidet, oder zumindest gibt es Ansätze, die das behaupten. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du das ja als eine Art Konkretisierung sehen. Also man versucht zuerst auf einer systematischen Ebene einen allgemeinen Begriff von modernem Antisemitismus zu entwickeln und dann zu gucken, wie der in bestimmten historischen Kontexten eben durch welche Bedingungen, wie welche Ausprägungen erfährt. Und jetzt würde ich dich noch fragen, ob du nicht dann auch davon ausgehen, oder ob man nicht irgendwie auch davon ausgehen müsste, dass vielleicht auch die Qualität des Antisemitismus, also jetzt in Anschluss an Goldhagen, der ihn als exterminatorischen fasst im Gegensatz zu anderen Ländern, dass ob nicht einfach auch da schon eine Spezifizierung vielleicht nötig wäre. Das glaube ich nicht. Und ich meine, dass, soweit ich mich erinnere, Goldhagen zum Beispiel hat nie Deutschland und Frankreich verglichen. Aber in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts kann man lesen, sehr viele Ausrottungsfantasien in Frankreich. Sehr viele. Das heißt, und Goldhagen das behauptet, aber er zeigt es nicht komparativ. Ja, ich finde es nicht. Ich finde, dass dieser exterminatorische Antisemitismus ist ein europäisches Phänomen gewesen. Man sieht es dann während des Zweiten Weltkriegs. Es sind nicht nur die Deutschen, die das machen. Naja, aber hauptsächlich. Ja, sie haben es organisiert. Es ist Teil der neuen europäischen Ordnung. Nee, ich bin mit Gold, ich finde Goldhagen eigentlich, insofern als er es nur auf Deutschland bezieht, ist das in einer gewissen Weise nicht historisch. Du gibst den Vorwurf also weiter. Warum nicht? Aber der andere habe ich auch gesagt, ist nicht historisch. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt aufgreifen, auf den können wir nachher zurückkommen. Und zwar Der schließt in gewisser Weise an, und zwar geht es auch, also geht es mir jetzt da nochmal auch um ein Strukturalismus- oder auch Determinismusproblem, aber auf einer bisschen anderen Ebene, und zwar auf die Gefahr eines Strukturdeterminismus in Bezug auf die handelnden Subjekte. Also das war jetzt sozusagen eher so ein deterministisches Verständnis von Geschichte und Antisemitismus, und ich würde jetzt gerne nochmal versuchen, auf diese Subjektebene zurückzukommen. Und zwar hast du in deinem Vortrag gesagt, dass du es für absolut notwendig hältst, zu unterscheiden zwischen Ideologie als allgemeinem Denksystem und auf der anderen Seite individueller Intention und Motivation handelnder Subjekte. Und das finde ich einerseits sozusagen, bietet es die Möglichkeit, dieses Verhältnis eben als nicht deterministisches oder nicht vorgegebenes zu denken. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass bei solchen Überlegungen die Gefahr, wenn man versucht, gesellschaftstheoretische Überlegungen auf handelnde Subjekte quasi, ich sage jetzt mal blöd, runterzubrechen, dass da doch eine große Gefahr sozusagen so einer Determiniertheit drinsteckt. Und jetzt würde ich einfach fragen, wie du das siehst oder wie du denkst, dass diese Vermittlung stattfinden müsste, weil damit ja auch die Gefahr einer, also ein bisschen die Entlastung individueller Verantwortung einhergeht. Also wenn, ja, eh klar. Und ja, ich fände es ganz gut, wenn du darauf eingehst. Also es gibt auch Leute, die sagen, dass bei dir der Antisemitismus als quasi notwendig falsches Bewusstsein erscheint. Und ob du dazu irgendwie vielleicht kurz was sagen kannst, wie du dir diese Vermittlung vorstellst. Aber das sind, glaube ich, mehrere Sachen in eine Frage gestellt. Ich habe nicht gesagt, und es wäre Quatsch, zu sagen, irgendwelche Bewusstseinsform als notwendig. Man kann es nur versuchen, gesellschaftlich plausibel zu machen. Wenn es notwendig wäre, dann gäbe es auch keine Kritik der Ideologie. Weil wie erklärt man dann das Bewusstsein der Kritiker? Diese ganze, ich muss sagen, ich verstehe diese Fragestellungen einfach nicht. Ich verstehe sie nicht. Wenn man zum Beispiel, man muss sich nicht auf Antisemitismus rekurrieren, wenn man sich zum Beispiel einfach direkt der Kritik der politischen Ökonomie anguckt, wo Marx versucht zu erklären, wieso Adam Smith konnte was denken, oder Thomas Malthus, oder Ricardo, oder James Mill, oder John Stuart Mill. Er weiß, dass sie denken anders. Sie beziehen sich auf verschiedene Erscheinungsformen. Auch nie sagt, dass sie mussten so denken. Die Erscheinungsform ist notwendig, aber nicht das Bewusstseinsform. Er erklärt das Bewusstseinsform als gesellschaftliche Möglichkeit, nicht als Notwendigkeit. Darf ich noch eine anschließen? Und zwar, ich würde aber dennoch denken, dass das sozusagen, okay, du sagst, erklärt die Erscheinungsform, nicht die Bewusstseinsform, und von daher ist dort irgendwie eine Notwendigkeit nicht drin. Und dennoch würde ich denken, dass wenn man dieses Vermittlungsverhältnis nicht theoretisch erfasst, es da einfach notwendigerweise zu einer begrifflichen Lücke kommt, wo einfach ungeklärt ist, wie sich denn jetzt eigentlich diese allgemeine Denkform Antisemitismus dann in konkrete Köpfe sozusagen hineinbegibt und in andere eben nicht. Und deswegen würde ich dich fragen, ob du nicht glaubst, dass es an dieser Stelle einfach einer theoretischen Präzisierung, also einer Subjekttheorie in gewisser Weise bedürfte. Und ob du da irgendwie Vorstellungen hast, also ob du glaubst, dass die Psychoanalyse zum Beispiel das leisten könnte oder was du da für eine Vorstellung hast. Es gab mehrere Versuche. Ich glaube, der gelungenste ist Adorno in seinen Aufsätzen über Soziologie und Psychologie, wo er versucht hat, psychoanalytische Kategorien und Gesellschaftskategorien zu vermitteln, auch zu argumentieren, dass man darf die zwei nicht als unmittelbar gleichsetzen. Und er versucht auch unter anderem zu erklären, psychisch, bezüglich gesellschaftlicher Entwicklung, wie es dazu kommen könnte, dass man eine faschistische Massenbewegung hat. Ja? Aber das erklärt immer noch, man hat immer noch eine Lücke. Weil man erklärt nicht, wieso nicht alle sind so. Es wird eine Lücke geben, es muss eine Lücke geben. Na gut, ich meine, dass man sozusagen keine allgemeine Theorie für alle Menschen haben kann, das ist eh klar. Aber ich glaube, man bräuchte sozusagen theoretische Begriffe, mit denen man das potenziell erklären könnte. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Ja, ich finde, der adornitische Ansatz sehr aufschlussreich. Ich finde auch, dass wie er Psychoanalyse historisch bestimmt hat, sehr, ich kann nicht auf Deutsch sagen. It's an extremely sophisticated complex. Verstehe jeder. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen in die Richtung weitergehen, und zwar so ein bisschen diesem Verhältnis nachgehen zwischen allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen beziehungsweise durch Sie hervorgebrachten Denkformen, also von Marx zum Beispiel als objektive Gedankenformen bezeichnet, und diesem jahrhundertealten antijüdischen Stereotypen. Also konkret, um besser gesagt, um die Verbindung dieser beiden Momente zum modernen Antisemitismus. Du schreibst, oder du hast eben vorgetragen, der Antisemitismus sei eine besonders gefährliche Form des Fetischs. Bei Marx bezieht sich jetzt der Begriff des Fetischs zunächst auf die Grundformen kapitalistischer Vergesellschaftung. Wie würdest du jetzt das kategoriale Verhältnis, also zwischen dem, was Marx als objektive Gedankenform fasst, und dem Antisemitismus begreifen? Bewegt sich das auf einer Ebene? Ist das, bewegt sich das auf einer Ebene? Also Ideologie auf der einen Seite, als jetzt konkret Antisemitismus und sozusagen objektive Gedankenform auf der anderen Seite? Nein, eben nicht, weil der Begriff der objektive Gedanke ist, dass er redet von politischer Ökonomie, die das eigentliche Kategorien des Kapitalismus erfasst hat, aber sie als überhistorisch verstanden hat. Der Antisemitismus erfasst die eigentlichen Kategorien gar nicht. Es ist auf eine ganz andere Ebene. So, es ist objektiv, das heißt, und der Marx dann hat diese Kategorien benutzt, aber hat sie umgewendet, um zu zeigen, dass sie historisch spezifisch sind. Ja, während Adam Smith und solche Leute, sie sind überhistorisch, aber die Kategorien wie zum Beispiel Wert, Gebrauchswert, die sind objektiv, meinte Marx, das heißt, sie sind zutreffend für Kapitalismus. Antisemitismus ist nicht. Die weiteren Fragen an Poston wurden aus dem Publikum gestellt. Ja, hier wurde die antisemitische Ideologie aus der Ökonomie des Kapitalismus entwickelt. Und ich meine, aus der Ökonomie des Kapitalismus entstehen auch Kriege. Und der Antisemitismus stellt dann, also wenn es um diese Kriegsvorbereitung geht, doch den äußeren Feind auch da, also den äußeren Feind im Inneren sozusagen. Also das heißt, das Weltjudentum wird dann als der Feind dargestellt. Und da hat mir eigentlich gefehlt, obwohl ich die Entwicklung des Antisemitismus von ihm sehr gut dargestellt fand. Aber da fehlt mir dann eigentlich, dass dazu kam tatsächlich der Antikommunismus, also wo der Deutschlandwirtismus zwei Feinde hatte. Also die Konkurrenten weltweit und die sogenannte bolschewistische Weltverschwörung. Also das waren ja diese beiden Dinge, die dann die das Ziel des Antisemitismus waren. Und ich meine, dass man da auch beachten muss, dass heute die antisemitischen Töne auch regierungsoffiziell ja immer mehr so irgendwo durchschimmern. Also gerade bei dieser unsäglichen Debatte um die Zwangsarbeiterentschädigung und auch beim Holocaust manchmal, wo das immer mehr verbunden ist, auch mit so anti-amerikanischen Untertönen. Da also wieder das so kommt, dass der äußere Feind oder zukünftiger äußerer Feind, sozusagen der Konkurrent und also in dem Fall der Konkurrent als eben etwas Schlimmes dargestellt wird, als unterschwellig etwas eben zu bekämpfen ist. Ja, ich bin mir sicher, dass das ist ein wichtiger Moment. Ich meine nur, und ich glaube nicht, dass ich habe alle Aspekte dieser Problematik erfasst. Ich wollte nur auf, was für mich das Wesentliche ist, versuchen zu fokussieren, und zwar das Ausrottungsprogramm selber. Und ein Problem zum Beispiel, das ich habe, mit Arno Mayer, wem ich erwähnt habe, ist, dass er betont diese extrem starke Antibolschewismus, die Nazis, und der sogenannte Kommissarbefehl 1941. Aber das erklärt lange nicht, das könnte erklären, wieso so viele Juden in Osten erschossen worden waren, aber nicht, warum sie haben Juden von überall in ihr Herrschaftsbereich nach Auschwitz dann geschleppt. Das hat nicht mit Antibolschewismus was zu tun. So, das heißt, es hat sich zum Teil gedeckt, aber nicht ganz. Und auch von äußerer Feind zu reden ist richtig, aber ich habe versucht zu sagen, dass die Juden haben eine besondere äußere Feind dargestellt. Und wenn man Nazi-Plakaten aus dem Zweiten Weltkrieg anguckt, man sieht zum Beispiel Bilder wie, man hat John Bull, England, auf der einen Seite, der wie ein Bankier gekleidet ist, und irgendwelche bolschewistische, untermenschlich aussehende Kommissar auf der anderen Seite. Und hinter beide steht eine Jude mit Marionetten, wie sagt man, Strings, Fäden in seine Hände. Weil er ist nicht einfach eine konkrete Feind, aber wirklich ist eine Weltordnungsfeind. Und das habe ich versucht jetzt ein bisschen aufzuklären. Ich wollte fragen, in der ersten Version von diesem Text, der Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre in deutschen linken Zeitschriften stand, war ein längerer Vorspann drin, wo es eigentlich nochmal um Antisemitismus in der neuen Linken in der Bundesrepublik ging. Und ich finde, also gerade in Bezug darauf, dass dieser Text ja sozusagen vor allem nach 89 in der Auseinandersetzung mit dem, was passiert hier in diesem wiedervereinigten Deutschland, wie hat sich die Linke dazu zu verhalten, stark rezipiert wurde, wollte ich aber fragen, warum Sie diesen Vorspann jetzt heute Abend und auch in den späteren Versionen des Textes weggelassen haben. Weil das wäre ja eigentlich ein spannendes Thema, zumal ja sozusagen das, wo vielleicht die Neue Linke als Enttabuisierer in den 70er Jahren eine Avantgarde-Funktion hatten, eben heute in den gesellschaftlichen Mainstream einsickert. Aber interessanterweise eben der prominenteste antisemitische Ausfall von Martin Walser, der auch von jemandem kommt, der mal diesem linken Milieu entstammte. Eigentlich, ich habe vorgetragen die erste Hälfte der Papier, diese Papier. Die zweite Hälfte geht um, wo ich habe versucht, diesen Kapitalbegriff mit die ganze Frage von Geschichte und Erinnerung zusammenzubringen. Und dort, in dieser zweiten Hälfte, bin ich dann auch auf die Geschichte der Deutschen Neue Linke gegangen. Und die Weise, in dem, und ich finde es kompliziert, aber die Weise, in dem einmal die ich habe versucht zu zeigen oder mindestens zu suggerieren, wie diese Nachkriegszeit verstanden werden kann als eine vorwärtsgerichtete auf die Oberfläche, wo eine unaufgearbeitete Vergangenheit immer diese Gegenwart neu bestimmt, hinter die Rücken die Handelnden. Und ich habe versucht, eine Art von Symptomologie zu schreiben. Und ein Teil dieser Symptome für mich war einmal, wie die deutsche Rechten Deutschland als Opfer immer bezeichnen, aber wie die deutsche Linken haben sich immer mit Opfer identifiziert. und die Auswirkung dieser starken Identifikation mit den Opfern nach 1967. Das heißt, wie die deutsche Neue Linken, die sehr, sehr pro-israelisch waren bis der Krieg, wie es umgedreht hat, nicht, dass Israel soll nicht kritisiert werden. Und was ist sehr schwierig, darüber zu reden, ist, dass ich weiß, es gibt rechte israelische Politiker, die immer jede Kritik an Israels antisemitisch abtun. Aber ich habe versucht zu argumentieren, dass wenn man bestimmte Formen von Antizionismus der 70er Jahre anguckt, haben sie sehr, sehr starke antisemitische Übertöne. Weil der Zionismus ist nicht einfach kritisiert als ein schlechtes Programm oder sowas. Es wird wirklich zu das Böse und das Weltverschwörende. Und ich meine, dass das hat auch, sagen wir, oder ich habe suggeriert, dass das hat die, dass in eine komische Weise der Antifaschismus der Neue Linken hat sich kolonisieren lassen durch antisemitische Bilder im Laufe der 70er Jahre, durch dem eine Art von Versöhnung mit der nationalen Community der Boden dort gelegt worden ist. So ist es nicht, dass ich habe dieses Thema ganz weggelassen. Ich konnte es jetzt nicht vortragen. Das heißt, oder ich konnte eine Fidel Castro-Rede geben und für 3 Stunden was vortragen. Aber das war, weil ich habe versucht, wirklich dann diese alle 3 Epochen von Hobsbawm in diese Papier irgendwie zu thematisieren. Ich weiß, das ist nur eine Teilantwort auf, was du gesagt hast. Aber ich habe eine Frage zu dem Vortrag, und zwar zu dem Verhältnis des modernen Antisemitismus zu dem traditionellen Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus wurde von ihm charakterisiert durch die Personifizierung eines Abstrakten, das als Abstraktes sozusagen hinter den konkreten Erscheinungen, die man unter denen man leidet, unter denen, die man weghaben möchte, die man abschaffen möchte, existiert, dieses Abstrakte. Hat nicht der traditionelle Antisemitismus, also der Antijudaismus der europäischen christlichen Zivilisation, zumindest eine ähnliche Struktur schon? Insofern, als die Juden nicht nur eine ganz konkrete Gruppe innerhalb der existierenden Gesellschaft oder Fürstentum sind, sondern sie auch das ganz andere, der sozusagen den Antichristen in gewissem Sinne darstellen, von dem abhängt, auch ob das zum Beispiel in der christlichen Ideologie, ob das Heil auf Erden kommt, ob Jesus Christus wiederkommt, ob der Christus, der Messias kommt oder nicht kommt. Und insofern sie auch sozusagen eine ganz umfassende, ein ganz umfassender Feind sind, der auch nicht identisch ist mit der Erscheinungsform der Juden hier in dieser oder jener Gemeinde oder in diesem jenen Land. Das ist sehr interessant. Doch. Ich muss darüber mehr nachdenken, weil ich wollte, bevor Sie haben dann die zweite Hälfte ausgeführt, ich wollte sagen, dass ein Unterschied, gut, Juden waren mit Geld verbunden und in dieser gewissen Weise mit Abstraktheit. Und eigentlich die Gegenüberstellung, die typisch christliche Gegenüberstellung von jüdischem Gesetz und christlicher Liebe ist auf einer Ebene auch ein Gegensatz zwischen was mehr Abstraktes und mehr Konkretem. Und das stimmt. Dann wollte ich aber sagen, dass man hat nicht aber diese Begriffe, dass das ganze Welt von Juden beherrscht werden. Jetzt, ich muss ein bisschen nachdenken, weil, wie du es reingebracht hast, mit der Frage von Christus, dann ist es auch doch welthistorische Bedeutung. Und ich musste, daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe eine Frage zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus. Wie läuft Ihre Argumentation ein, wenn Sie sich tatsächlich auf den Judenhass beschränken? Dann finde ich auch die Argumentation mit dem Hass auf das Abstrakte sehr überzeugend. Mhm. Wenn man aber empirisch etwas genauer hinguckt, gibt es meiner Meinung nach mindestens zwei Vernichtungsprogramme, die mit ähnlicher Systematik durchgeführt wurden, wie der Holocaust, die meiner Meinung nach nur rassistisch zu erklären sind. Einerseits nach innen als ein organischer Rassismus und nach außen als sozusagen Art fremde Rassen. Das ist einerseits das Vernichtungsprogramm gegen sogenannte Geisteskranke, das bloß gestoppt wurde aufgrund der Intervention der katholischen Kirche. Und nach außen mit der gleichen Systematik wie gegen Juden auch Sinti und Roma vernichtet wurde. Und da leuchtet mir die Argumentation mit den marxischen Begriffen nicht mehr ein. Was die Geisteskranken angeht, eines ist gemeinsam und eines ist unterschiedlich. Was gemeinsam ist, ist diese der Position, dass eigentlich der Nation ist in Gefahr. Es ist in Gefahr. Geisteskrankheit stellt sich da als Gefahr. Es ist nicht einfach, dass die Geisteskranken sollten ausgeschaltet werden. Sie sind gefährlich für das biologische Gesundheit der Nation. Ja? Das heißt, was die zwei gemeinsam haben, ist dieses Gefühl von Bedrohung. Ich würde immer noch sagen, dass ein Unterschied ist, wenn die katholische Kirche gesagt hat, stopp, sie haben gestoppt. Es gibt Gemeinsamkeit, es gibt auch Unterschiede. Mit den Roma, ich bin mir nicht sicher, weil die Nazi-Politik die Roma gegenüber ist auch widersprüchlich gewesen. Das heißt, zum Teil Leute sind aus dem Wehrmacht rausgeholt, um in KZ geschickt zu werden. Zum Teil Himmler hat gemeint, dass die Roma wirklich stellen da die Ur-Arier. Und er wollte eine Art von riesige Reservation machen. Aber ich bin nicht zufrieden mit dieser Antwort. Ja, ich möchte nur sagen, dass mindestens zunächst, ich sehe auch Unterschiede. In keinem von den beiden Fällen gab es ein Programm, dass man unbedingt als höchstes Ziel diese Bevölkerungsgruppe ausrotten muss. Unabhängig von wo die Russen sind, man muss weiterhin versuchen auszurotten. Und das ist wirklich, wenn man 44 anguckt, das ist wirklich was so frappierend ist. Ja, das Auschwitz hat gearbeitet Tag und Nacht zu versuchen, sehr schnell jetzt die ungarischen Juden zu vernichten, als die Rote Armee schon dabei war, die Donautal hochzukommen. Und das, glaube ich, ist was anderes. Ist die eigentliche Kriegsziel. Das heißt, es war nicht so formuliert, aber wenn man schon eine Wahl hat, zu versuchen, diesen Schienenverkehr zu benutzen, um Leute an die Front zu bringen oder Juden in Gaskammern, und man Juden in Gaskammern bringt, dann man sagt, dass eigentlich der Hauptziel ist die Juden. Und es ist wichtig, aber zweitrangig, ob die Russen jetzt Deutschland, und dann am Ende natürlich der Hitler in dieser letzten Rede hat gesagt, dass die Russen haben sich doch biologisch gezeigt als die Stärker. Die Juden dürfen das nicht. Darf ich da mal kurz noch eine Frage anschließen? Und zwar in dem Text, der dann, also zumindest hier in Deutschland so kursiert, da schreibst du, dass der Unterschied zwischen der Macht der Juden und der Macht, die sozusagen anderen von Rassismus betroffenen Bevölkerungsgruppierungen zugeschrieben wird, systematisch eine andere ist, weil die Macht der Juden eben immer als die größere, überhöhende, hinter den Kulissen sozusagen wirkende ist, währenddessen die Macht der beispielsweise von Rassismus verfolgten der Schwarzen eben keine abstrakte ist, sondern eine konkrete. Doch. Ja. Und würdest du denn jetzt sozusagen an diese Frage anschließend auch sagen, dass es dann in der systematischen Erklärung aus einem fetischisierten gesellschaftlichen Verhältnis heraus einen Unterschied in der Erklärung von Rassismus und Antisemitismus geben muss? Oder findest du, dass der Rassismus sozusagen also jenseits dieses Ansatzes erklärbar sein müsste? Oder nicht innerhalb dieses Ansatzes erklärt werden kann, sag ich mal? Nee, ich finde schon, dass der Rassismus ist wirklich... Es ist sozusagen die verkehrte Form des Antisemitismus, wo die Weißen sich als abstrakt darstellen gegenüber die Schwarzen, die körperlich sind, die ihre eigenen Impulse nicht beherrschen, und eine andere Form der Macht darstellen. Nie eine Macht, dass die Gesellschaft so kontrollieren, sondern ein Macht der Aufstand. Und ich meine, dass man konnte das auch. Aber wo kommt dann der Hass her? Weil ich meine, du hast ja sozusagen argumentiert, dass der Hass gegen das Abstrakte sich richtet, weil sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Umwälzungsprozesse und so weiter eben sozusagen als unbegreifbar abstrakt erscheinen. Also dann müsste man ja für den Hass auf das Konkrete irgendeine andere Erklärung finden. Ja doch, die Frankfurter würden argumentieren, dass das Hass an das Konkrete ist teilweise ein Hass gegen eine notwendige abgespaltete Teil von sich selbst, um Bürger zu sein. Zum Beispiel, das wäre ein Erklärungsversuch. Ja. Es gibt nicht nur eine Form des Hasses. Und ich habe versucht, mit Antisemitismus nicht das Hass zu erklären, sondern ich habe versucht zu präzisieren, dass es eine besondere Form des Hasses ist. Ja. Wie erklären Sie, dass in kapitalistisch hochentwickelten Großbritannien dieses Phänomen nicht aufgetreten ist? Beziehungsweise sehen Sie ein anderes Objekt dieses eliminatorischen Hasses in Großbritannien? Nein. Und teilweise, weil Kapital als abstrakt, würde ich zunächst mindestens behaupten, wird nicht als so bedrohlich betrachtet. Weder in England noch in Holland. Das heißt, so, es gibt nicht diese Einstellung, dass etwas ganz mysteriös und verschwörenhaft ist hinter historischer Entwicklung. Ja, das heißt, auf einer ganz anderen Ebene. Unterschied zwischen Newton und Descartes. Action at a distance is thinkable in England. Whereas power is always thought of as concrete on the continent. So that abstract power becomes much more mysterious. And I think gerade das ist nicht in England oder Holland eine wichtige. Es ist nicht, dass dieser Hass dann muss immer existieren. Es ist nur, dass die Vorgänge scheinen nicht so mysteriös zu sein. The British would never think that the Jews control the world. Für falsch eigentlich und denke, dass der moderne Antisemitismus sich gerade dadurch vom traditionellen unterschieden hat, dass er eben rassistisch war. Und ja, das kommt mir bei Ihnen einfach auch in dieser Gegenüberstellung, ich würde ja sagen, ist ein Bestandteil der Rassismus, ist ein notwendiger Bestandteil des Antisemitismus, der zum Holocaust geführt hat. Wahrscheinlich sind wir einverstanden. Ich habe versucht, es gibt einen Unterschied, beide sind biologistisch, das ist klar. Aber eine ist nach oben gerichtet, die andere nach unten. Und ich habe versucht, nur diese Unterscheidung zu machen. Man kann nicht der Holocaust verstehen, wenn man Antisemitismus begreift als noch eine Form der Rassismus, wo der Gegner wird als Untermenschen betrachtet. Sie sind viel mehr gefährlich als Untermenschen. Und das ist zum Beispiel Nazi-Politik Polen und Russen gegenüber. Das heißt, dass man tötet die Intelligenz und man benutzt die andere als Sklaven. So, gut, es ist biologistisch, aber ich habe versucht, nur diesen anderen Teil wirklich zu betonen. Ich habe mich während der Mutter ein bisschen gewundert, ob du vielleicht zwischen 1979 und heute nur ein Buch gelesen hast, das ist noch Hobsbawm, weil ja sonst in der Vortrag ziemlich dem gesprochen hat, das damals schon feststand. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, aber seit 1979 gibt es nur noch eine Diskussion, insbesondere seit Goldhagen, aber auch davor und danach, insbesondere hier, unter bestimmten Leuten, unter vor allem antideutschen Linken in BRD. Und da wundert mich, dass du dann einfach sagst, ja, ich habe keine Ahnung über die französische Entwicklung und dass die Affäre Verdus einfach sich ab dem 96. bis 1900 ungefähr anders entwickelt hat. Es gab ja quasi einen Sieg der Republik, was jetzt nach Unterschied ist. Und da würde ich gerne wissen, was hat sich dann deiner Ansicht nach eben nicht grundsätzlich anderes in Frankreich oder in anderen kapitalistischen Zentren entwickelt. Und es ist ein Freispruch für all diejenigen, vor allem auch hier, im Saal befindlichen marxistischen Linken, die immer noch glücklich sind, dass es eben nicht gegen das deutsche Volk geht, also dass Leute glücklich waren, dass sie umgebracht wurden, sondern du behauptest wiederum, wie das seit Jahrzehnten der Fall ist, es war eine Angst oder was auch immer da, eine diffuse Angst vor dem Weltkapital, vor dem zirkulierenden Kapital, was auch immer. Und da behaupte ich, das war eben nicht nur, wenn überhaupt, eine Angst, es war nicht nur das abgespaltene Ich von Wolfgang Adorno, sondern es war ein bewusster Wille, ein Glücklichsein darüber, dass Juden umgebracht werden. Und das wird nicht ernst genommen, das wird nicht mal diskutiert. Und bei den Arisierungen kann man nicht sagen, die hatten Angst, und was hatten die wirklich schon Angst? Die waren glücklich in diesem Geld, die haben ein Hausschatten oder ein Kleidungsstück, das ist nicht so einfach. Und es ist mit der Angst sicher mehr immer zu Fokus. Ich glaube, Angst Gut. hat auch keiner gesagt. Nein, dann es gibt nichts zu erklären, du hast recht. Wenn man so denkt, gibt es nichts zu erklären, es ist alles klar. Die Deutschen sind Schweine. Verstanden habe, dass also die wahrgenommene abstrakte Bedrohung im Kapital gelegen hat und diese abstrakte Bedrohung auch in den Juden personifiziert worden ist. Und dann praktisch die Widersprüche des Kapitalismus, man meinte, mit den Juden zu vernichten. Nein, nicht das System beachtet nicht. Ja, das heißt, man hat es nicht bewusst gegen Kapitalismus gerichtet. Nein. Ja. Also nicht. Aber man meinte trotzdem, die Widersprüche, die de facto bestanden, mit den Juden zu vernichten. Nicht nur die Widersprüche, sondern die, die Kräfte, die hinter diese, für die Antisemiten, diese ungeheuerliche geschichtliche Prozess. Vielleicht wir sagen dieselbe Sache. Ich weiß es nicht. Es wurde eben in der Diskussion gesagt, dass sozusagen dieses eigene Abspalten des konkreten Kapitalismus sozusagen eine Funktion ist. Und es gibt ja Theorien, die sagen, dieses Konkrete wird anhand dessen, was der Kapitalismus als weiblich definiert, abgespalten. Wenn man das annimmt, glaubst du, dass es übertragbar ist, zu sagen, es gibt dann noch Unterschiede in der Vernichtung oder in dem Wunsch nach der Vernichtung von Juden und Jüdinnen? Ich denke nicht. Sie waren nicht getötet als Judinnen. Das heißt als Judinnen, nicht weil sie Frauen waren. Ja, sie sollten alle getötet werden. Männer, Kinder, Frauen. Alle. Wenn man sagt, dass das als weiblich definierte Abgespaltene dann ja. wiederum auf Frauen projiziert wird, ja. dann müsste die Jüdin ja eigentlich auch als das Konkrete gelten. Also was ja im Kapitalismus auch auf bestimmte Weise dann eben unterdrückt oder wie auch immer wird. Also steht dieses Konkretsein der Jüdin nicht irgendwie ihrer Identifikation? Situationen dem Abstrakten entgegen? Oder das ist Paranoia von den Leuten, die dazu erklären. Das gibt es nicht als solches. Oder sozusagen hat es in der Funktion einfach gar nichts miteinander zu tun. Also dieses einerseits komplett konkret identifiziert sein, andererseits mit diesem Abstrakten in sich identifiziert sein. Offensichtlich diese Abspaltung nicht stark genug war in dieser Hinsicht, dass Frauen wurden betrachtet als eine ganz andere Kategorie. Ich möchte nochmal anknüpfen an so einen Gedankengang, der vorhin hier kam. Und da habe ich mich auch mal gefragt, also du beschreibst Auschwitz, denke ich, relativ zutreffend. Und dann fiel mir irgendwas ein, dass das erste Genozid, das mir bekannt ist, nicht deutsch ist, dem stimme ich auch zu, sondern so ein ähnliches Phänomen findest du auch in der Türkei. Das heißt, der Genozid von armenischer Bevölkerung, in dem so ein Modernisierungsprozess ja stattfand, das war zeitlich davor, das ist das erste Mal, dass die gesamte Bevölkerung beseitigt worden ist. Und da habe ich mich auch gefragt, wie weit reicht dein Erklärungsansatz auf solche Dinge? Wie weit ist das diese sozusagen geerbt? Das ist ja nachweislich etwas vom mittleren Distrikt übernommen ist. Der hat sich auch mal darauf bezogen. Kann man das in deinem Ansatz mit einbinden? Geht das? Erklärt es mit, was nach abgelaufen ist? Das heißt, ganze Bevölkerungsgruppen nach der ethnischen Zugehörigkeit abtransportiert worden sind, in die Wüste geschickt worden sind, verdorben sind. So, das sind sozusagen, das ist ein Phänomen, was dort passiert ist. Und zwar von Leuten, die modernisieren wollten. Ehrlich gesagt, um das wirklich beantworten zu können, musste ich viel mehr genau wissen über die Massenmord an Armenier. Zum Beispiel, es gibt Historiker, die behaupten, und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, die behaupten, dass Armenier in Istanbul zum Beispiel war nicht getötet. Nur im Grenzgebiet mit Russland. Das würde schon was ausmachen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, ich muss viel mehr wissen, genau, über wie es gelaufen ist, um zu sehen, ob dieser Ansatz überhaupt das begreifen kann oder nicht. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema, was vorhin auch schon angesprochen worden ist, nämlich, dass Sie unterscheiden zwischen Entwicklungen in Deutschland, Frankreich einerseits, Holland und Großbritannien auf der anderen Seite. Und vielleicht haben Sie das schon gesagt, ich habe es einfach noch nicht richtig verstanden. Wenn Sie einerseits sagen, zur Erklärung des modernen Antisemitismus bedarf es vor allem einer materialistischen Erkenntnistheorie, wenn Sie also diesen Ansatz zugrunde legen, würde ich nochmal gerne genauer wissen, was jetzt die Unterschiede in England und Holland gewesen sind. Also warum ist dann das Kapital nicht in gleicher Art und Weise als Bedrohung wahrgenommen und könnte man vielleicht als Erklärung dafür doch wieder auf Erklärungen zurückgreifen, die nicht nur innerhalb dieser materialistischen Analyse zu sehen sind. Also zum Beispiel jetzt bezüglich für Deutschland die romantische Tradition, die wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, wenn man versuchen will zu verstehen, wie die spätere Entwicklung war. Also das ist jetzt ungefähr klar geworden, was ich meine vielleicht. Ja, die romantische Tradition erklärt Russland und Frankreich nicht. Ja, es gibt eine, man kann es nicht nur auf Deutschland beziehen. Aber der Unterschied zwischen England und Holland ist sehr klar. Und ein Unterschied ist, das sind Länder, die kapitalistisch waren seit dem 17. Jahrhundert. Ja, und das heißt, Industrialisierung passierte innerhalb schon ein total durchkapitalisiertes Land. Das heißt, das Umgang mit Kapital ist eine andere gewesen, historisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser historische Unterschied zwischen England, Holland auf der einen Seite, Frankreich, Deutschland und so weiter auf der anderen Seite belanglos sei. Ja? Weil es ist gerade diese Länder, die sehr früh kapitalistisch waren, wo Antisemitismus das heißt in diesem Form, keine große Rolle gespielt hat. Ich möchte Moyse Postone nicht widersprechen. Er erklärt in brillanter Weise, was die ideologische Basis ist des modernen Antisemitismus. Aber man kann eins allein aus diesem Ansatz heraus nicht erklären, wieso es gerade in Deutschland wirklich auch zur materiellen Kraft wurde und durch eine Bewegung umgesetzt wurde. Weil genau an dem Punkt muss man zugreifen auf konkrete Interessen. Das heißt, man muss die Frage klären, welche Interessen hatte das deutsche Monopolkapital genau in dieser Situation, dass es genau auf diese Ideologie rekurrieren musste. Entsteht das im Widerspruch zu, was ich gesagt habe? Aber ich meine, es ist nicht nur eine Frage, obwohl ich stimme überein, es ist auch eine Frage von Interessen. Aber das konkrete Ebene kann nicht nur auf der Ebene des die Interesse erklärt werden. Zum Beispiel, Ideologie spielt weiterhin eine Rolle. Der wichtigste Geldgeber für die Nazis in den 20er Jahren ist Henry Ford. Ja, ist keine deutsche Großkapital, ist Henry Ford. Henry Ford, der hat seine eigenen antisemitischen Bücher geschrieben. Ich glaube nicht, dass Ford besondere wirtschaftliche Interesse hatte, die Nazis zu fördern, aber er hat sie gefördert, und zwar auch aus ideologischen Gründen. Der andere große Geldgeber ist der Dedering gewesen, er hat andere Interessen. Er ist der Shell Oil Mann gewesen, und die Bolschewisten haben natürlich alle seine Ölquellen in Baku beschlagnahmt, und er hat ein großes Interesse, eine antibolschewistische Bewegung hochzubringen in Deutschland. Natürlich gibt es Interessen, aber die Interessen sind auch verschieden, und in Fords Fall, sie waren auch ideologisch getrieben. Aber auch es gibt die andere Frage, jetzt unabhängig von den Interessen, obwohl ich bin mit dir einverstanden, diese Regierung wurde nie statt, diese sogenannte Machtergreifung würde nie stattfinden ohne diese Interessen. Aber auf der anderen Seite, Nationalsozialismus ist doch eine Massenbewegung gewesen. Und man muss das auch erkennen, das ist eine Massenbewegung. Der dem Referat von Postone zugrunde liegende Aufsatz wurde ursprünglich für eine amerikanische Publikation geschrieben. Auf Deutsch ist er in leicht abgeänderten und gekürzten Versionen erschienen. Er findet sich unter anderem in dem Buch »Küsst den Boden der Freiheit – Texte der Neuen Linken«, das von der Redaktion Diskurs in der Edition Idee-Archiv herausgegeben wurde. Er findet sich beispielsweise auch in dem von Michael Wertz herausgegebenen Band »Antisemitismus und Gesellschaft« oder in der Nummer 4-5 der Zeitschrift »Kritik und Krise«. Texte zu diesem Aufsatz finden sich unter anderem in der Zeitschrift Bahamas Nummer 25, in der Zeitschrift Weg und Ziel Nummer 1,97 und Nummer 3,99 und in der Zeitschrift Kritik und Krise Nummer 6. Gestaltung der Sendung Stefan Griegert und Robert Zöchling. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.